Gut. Seid ihr ready? Ready und nervös. Ja, und wie war eigentlich so die Lockdown-Zeit für euch? Weil vor allem Anna Ulrich, ich habe es ja bei dir gesehen auf Social Media, dass du es doch geschafft hast, eine Möglichkeit zu finden, aufzulegen, oder? Ja, das stimmt. Ich war ganz froh, dass ich zumindest ein paar Open Airs im Sommer bespielen konnte. Und wie geht's, glaubt ihr, weiter, wenn es dann wieder hochfährt mit den Clubs? Was wären so eure Zukunftsvisionen, wie es vielleicht besser werden könnte? Ui. Schwierige Frage. Große Frage, ja. Ja, momentan habe ich noch keine Zukunftsvisionen, was das betrifft. Ich warte mal ab, beziehungsweise wir warten mal ab, was passiert. Ja, wir hoffen auf jeden Fall, dass es im Frühjahr weitergeht, aber ja. Und quasi jetzt für die nähere Zukunft, für jetzt gleich, habt ihr was vorgenommen für diesen Mix oder reist ihr mit uns, nehmt uns mitten auf eine Reise, wo wir es noch gar nicht wissen, wo es hingeht? Eine Reise ins Schlaraffenland. Heute sind wir ein bisschen ruhiger als sonst. Ja. Ah, nice, okay. Das heißt, wir können gechillt vor den Radiogeräten mittanzen, ich hier im Studio und ihr in eurem DJ-Studio. Ich freue mich drauf. Jetzt geht's los. Danke. FM4 Unlimited on the decks. Anna Ulrich und Johannisch, Puppenhaus Wien. My destination. Where I'm gonna go. Where I've been. Destination. Jazz. Where I've been. You see, I had this dream last night. I was dreaming of the days when the lady sang blue. When Coltrane jumped on the train. When Miles announced the birth of cool. James Brown was definitely getting down somewhere in there. Dreamed of rhythms that paved the way, that made us dance and sing, that made us cry and scream. They helped us do it. Destination, destination. the Decks. Anna Ulrich und Johannisch. Puppenhaus Wien. To be like Steigen ein und heben ab, wir Die Atmosphäre glüht, hey Mann, lass uns gehen. Ich zeig dir, wie ich tanz. Und deine Augen spüren Musik. Guck mich nicht so an, Mann, komm, lass uns gehen. vision. Become your blinded preservation. Your hands touch imagination. Anna Ulrich und Joannisch, Puppenhaus Vienna. Ja, hey, vielen Dank für diesen super nicen Mix. Es geht ja auch gleich noch weiter. Ich hätte nur eine Frage, was ist eigentlich das Konzept von eurer Partyreihe Puppenhaus im SAS in Wien? Ja, angefangen hat es eigentlich mit Hausmusik. Und ja, dann irgendwann habe ich mir die Joanna ins Boot geholt und dann haben wir beschlossen, dass wir jungen Mädels oder Mädels die Chance geben, sich zu beweisen. Und ja, haben daraus das Puppenhaus ins Leben gerufen. Genau. Und habt ihr das Gefühl, dass es in Wien oder in Österreich generell besser wird, was die Diversität in Lineups angeht? Ja, auf jeden Fall. Cool. Ja, was will man? Also ich will gar nicht dann mehr hören, das ist eigentlich eh super. Joanna ist nervös. Nein, ja, aber man merkt jetzt schon, dass bei vielen Lineups, bei vielen Veranstaltungen immer zumindest eine Frau dabei ist und das finden wir recht gut. Ja. Und das läuft auch gut österreichweit, also wir können uns nicht beschweren. Überhaupt nicht. Cool. Ja, dann hören wir euch weiter beim Mixen zu Joannisch und Anna Ulrich in The Mix. Açúcar, açúcar, manteiga, açúcar. Eu gostaria, açúcar. Anna Ulrich und Joannisch, vielen Dank. Es geht eh noch ein bisschen weiter mit eurem Mix und danach tauschen wir dann das Studio in Wien gegen ein frisch aufgestelltes Studio in Graz ein. Wie ist es euch ergangen? Ja, war ganz lustig. Wir waren sehr nervös, wie immer. Ja, es ist ja eine zusätzliche Geschichte, nicht nur auflegen und dann halt auch das ganze Radio-Ding. Mich wird's auch wuschig machen. Und das Video-Ding. Und das Video-Ding, stimmt. Ihr könnt nämlich auf fm4orf.at dabei zuschauen, wie das alles hier passiert. Es gibt nämlich einen Videostream. Ja, vielen Dank euch. Ich freue mich noch auf euren restlichen Mix. Und wie gesagt, von 15 bis 21 Uhr wird dann Christian Davidek im Forum Stadtpark bereitstehen. Bei sich hat er gleich Mosby von Schwarzes Herz. Und für mich wird's Zeit, Baba zu sagen. Super nice war das mit euch. Verabschiede mich aus dem Radio, dreh mein Radio auf der FM4-App am Handy auf und hör ab jetzt nur mehr zu und genieße es. Ich war Dalia Ahmed und euch viel Spaß noch hier direkt mit dem restlichen Mix von Joannisch und Anna Ulrich und mit dem ganzen restlichen FM4 Unlimited Tag der DJs und Clubs. Es geht hier bis 6 in der Früh weiter. Das volle Line-Up gibt's auch auf FM4.at. Was wünschst du dir zum XXX Lutz Jubiläum?